Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite. Spaß. Hier ist die Elite. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Elite, das Labertin mit dem Zeilenende und dem Aushilfs-Jedi. Glück auf. Glück ab und stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft, keiner wacht. Ja. Kennst du diesen wunderschönen Song, und wenn das dritte oder vierte Lichtlein brennt? Advent, also Advent. Adventskranz-Song, genau. Der ein Lichtlein brennt, erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, dann steht das Christkind vor der Tür und wenn das fünfte Lichtlein brennt, dann hast du Weihnachten verpennt. Ja, nur Licht brennt ja nicht, Licht leuchtet. In meiner Welt brennt Licht. Es brennt es heiß. Es müsste also heißen, eine Kerze. Naja, also bei mir kann auch Licht brennen. Also es ist ja nur eine Frage des Zündpunktes eigentlich. Naja, aber damit willkommen zu unserer großen Weihnachtsmarktfolge. Hast du Kerzen gekauft? Nee, aber Flasche Glühwein-Intus und in meinem Kopf singt eine Horde Affen Feliz Navidad in Endlosschleife. Ich war ja jetzt noch nicht in Leipzig auf dem Weihnachtsmarkt, das kommt erst noch. Aber ich war bereits in einer anderen sächsischen Stadt auf dem Weihnachtsmarkt. Das ist schön für dich. Ich hatte nicht einen Tropfen Glühwein. Weil du nur Feuerzangenbowle gesoffen hast. Nein, weil ich den ganzen Tag und die ganze Nacht und jeden Besuch eines Weihnachtsmarkts mit Eierpunsch kredenzt habe. Es gibt etwas, das ist eine Mischung aus Eierlikör, Weißwein und dann kommt noch Zimt und Zucker rein. Im Hausrezept kannst du aber auch zum Beispiel noch Orangensaft und Zucker reinmachen. Eierpunsch. Ja. Also warmer Eierlikör mit Weißwein. Es klingt barbarisch. Dieses mit Orangensaft, das kenne ich als sanfter Engel und das ist ekelig. Das ist nur im Hausrezept irgendwie drin, damit du es zu Hause irgendwie machen kannst, weil Eierlikör und Weißwein ballert dann doch in der Kombi schon sehr. Also, wir hatten jetzt ein Rezept. Im Original kriegst du es, ist da kein Orangensaft drin, sagen wir es mal so. Auf den meisten Weihnachtsmärkten habe ich nirgends einen Orangensaft auch nur in der Nähe gesehen. Aber wäre es nicht viel logischer, zu Hause die Baller-Version zu machen, dass man sich auf eine Bettkante setzen kann und sich das reinzukippen, statt es auf dem Weihnachtsmarkt, wo man noch eine halbe Stunde Weg nach Hause hat, normalerweise mindestens? Klingt logisch, ne? Klingt vernünftig. Wobei ich dazu sagen muss, Vernunft hat mit Weihnachtsmarkt eigentlich auch nicht so viel zu tun. Vernunft hat mit menschlichem Leben sehr wenig zu tun. Wir waren ja jetzt in Dresden und meine Liebste hat mir dann tatsächlich erklärt, dass es vollkommen okay ist, an einem Freitagmorgen im Urlaub einfach mal so morgens um 11 sich einen Eierpunsch reinzuorgeln. Ja, da hat sie ja auch halb recht mit. Also das Wort im Urlaub kann man streichen und ansonsten stimmt die Aussage. War es denn gut? Ja, Eierpunsch ist okay. Also ich werde da nicht so der Ultra-Fan von, aber also Glühmet zum Beispiel wäre mir immer noch lieber. Mhm. Aber Eierpunsch ist auch okay. Den Glühmet hatte ich. Aber ich meinte jetzt mehr so die Tatsache, dass man so schon morgens um 11 leicht einen Sitzen hat. Und naja, dann das ist so die Definition von Glück. Ja, genau. Und dann so keine Termine und leicht einen Sitzen. Die Besinnlichkeit des Weihnachtsmarktes genießen zu können. Na, man muss ja dazu sagen, das ist ja das eigentlich Krasse. Eierpunsch ballert ja überhaupt nicht bei mir. Also ich spüre den nicht, ich krieg da keine warmen Füße. So eine Tasse richtigen Glühwein, guten Glühwein, also nicht diesen 70 Stunden verkochten Glühwein an einer Eisbahn in der Nähe des Weihnachtsmarktes, wo dann wirklich auch kein Alkohol mehr irgendwie drin ist, oder wenn, dann hat man da irgendwie, keine Ahnung, mit Wodka nochmal nachgekachelt oder sowas. Ich habe mir sagen lassen, dass es möglicherweise unter Umständen, ungesicherte Quellen behaupten, dass es Frostschutzmittel ist. Ja, also auf alle Fälle, wenn du was merkst bei manchen Weihnachtsmärkten oder Weihnachtsmarktständen, dann hat das nichts mehr mit dem Wein zu tun, sondern da ist dann schon wieder nachgeholfen worden, vermutlich. Ja, aber wir wollen ja niemandem was unterstellen. Nee, tatsächlich, es ist ja auch witzig, Eierpunsch kriegst du ja eigentlich auch fast nur in Dresden. So ein Klassiker in und um Dresden. Natürlich in der Perle Pirna. Das ist kurz vor Bad Schandau. Kurz hinter Heidenau. Heidenau kennt man als diese unheimlich sympathische sächsische Stadt, die mit Haut ab Menschen in Bussen begrüßt. Mhm. Auf der anderen Seite von Dresden ist dann wiederum der wunderbare Ort Freital. Mhm. Also es war schon schön in Dresden, solange man nicht rausgefahren und den Menschen dort begegnet ist. Also man merkt schon den kulturellen Unterschied ein bisschen zwischen Dresden und Leipzig. Also ja. Das ist doch gut, dass man noch Unterschiede spürt. Dann ist es so, dass Dresden ja tatsächlich eine Horde an Weihnachtsmärkten hat. Also das ist ja wirklich, wo immer irgendwie sich Platz für 17 Stände oder 10 Stände bietet, da baut der Dresden einfach mal einen Weihnachtsmarkt hin. Ja, irgendwo müssen diese ganzen erzgebirgischen Kunsthandwerker ja hin mit ihren Räuchermännchen und Schwibbögen und was es da nicht noch alles gibt. Ja. Und das werden die wahrscheinlich irgendwann auch mal los, also in den nächsten 70 Jahren oder so. Ja, unter Umständen. Ich kann dir eins verraten, Schwibbögenstände haben genau einen einzigen Aspekt. Schwibbögen. Nee, sie bieten einen Puffer zwischen den Glühweinständen. Ah. Wo man dann mal auch ein bisschen leichter rangieren und vorbeilaufen kann aneinander, weil an den Glühweinständen stehen ja meistens dann Menschen davor. Ja, das ist das Problem mit den Menschen. Ja, aber. Ich war jetzt nicht in Stuttgart auf dem Weihnachtsmarkt, aber ich war und noch nicht in Leipzig. Ich war jetzt nur in Dresden und kann nur sagen, das Erschreckende ist, jeder noch so kleine Weihnachtsmarkt allerdings ist mit diesen rot-weißen Pollern, die auf diesen gelben Dingern stehen, extrem zugekleistert. Also als könnte irgendwo, ja, sofort ein LKW um die Ecke biegen und irgendwo reinrasen. Was ja auch so ist. Also ich habe jetzt in diesem Jahr 1, 2, 3 Weihnachtsmärkte, glaube ich, besucht. Ja, 3 müssten es sein. Der 4. kommt noch, so die Gesundheit hält. Und die waren alle mit irgendwelchen Dingsies abgebummen sieht. Also ich glaube, in Pirna war es nicht. Aber in Pirna sind die Gassen auch so eng, da würde sie wahrscheinlich eher mit dem LKW irgendwo in der Gasse stecken bleiben. Könnte unter Umständen passieren. Selbst in Böblingen haben sie, obwohl der oben auf dem Marktplatz in der Altstadt ist, haben man da eigentlich auch nicht hinkommt, haben sie den abgepuffert. Für den Fall, dass doch ein Auto da hinfährt. Ein LKW kommt da, glaube ich, auch nicht durch. Naja, du hast ja an manchen Stellen diese weißen Transporter von den Sicherheitsfirmen, die witzigerweise im Weihnachtsmarktpuffer drinstehen. Mhm. Also klauen, kurz schließen und dann radikal werden, klar. Oder du musst jetzt halt irgendwie Hubschrauber, Jets oder Flugzeuge klauen und auf Weihnachtsmärkte landen. Also, ja gut, aber das wäre ja nicht innovativ. Also das mit den Flugzeugen, das hatten wir ja schon. Also zwar nicht in Weihnachtsmärkte, aber so grundsätzlich, also dann doch eher Flugtaxis. Ja, aber LKWs hast du jetzt auch schon so häufig gehabt, das muss jetzt auch nicht ständig sein. Ja, deshalb passiert das ja auch nicht mehr. Nee, es passiert nicht mehr, weil ja die Sicherheitsmaßnahmen jetzt so hoch sind. Ah ja, nein, das passiert, weil das nicht mehr modern ist. Aha. Naja, Fakt ist auf alle Fälle, ich kann noch was aus dem Osten berichten, was es hier ja auch gibt. Und witzigerweise merkst du dann wiederum, wenn einer sagt, no, Sachsen ist ja alles das Gleiche. Nein, ist es nicht. Kennst du Schlagcreme? Schlagcreme ist doch Sahne, oder? Also Schlagsahne. Nein, Schlagcreme ist Schlagcreme. Okay. Das ist so eine sahnige Pudding-Variante, die Also es ist Pudding, wo Schlagsahne drunter gezogen worden ist. Aus, so würde ich es auch nicht sehen. Also das Rezept für Schlagcreme kriegst du jetzt nicht einfach so mal irgendwie so, zumindest nicht so, wie es auf original auf dem Weihnachtsmarkt zu haben ist. Und zwar, es ist ganz witzig, es gibt diese alten DDR-Tafeln. Ja. Also Waffeln, ja? Ja. Also Waffeln nach altem DDR-Rezept. Und die sind relativ dünn. Also die sind nicht wie diese belgischen Waffeln, sondern die sind eher fest. Und da kommt Schlagcreme dazwischen. Frage. Man hatte ja in der DDR nichts. Heißt es, dass die Waffeln aus Sägemehl gemacht werden? Nein, aber statt eben 100 Gramm Butter pro Waffe zu verwenden, hat man da halt, glaube ich, nur, keine Ahnung, 20 Gramm Butter verwendet und dementsprechend sind die natürlich etwas weniger luftig, fluffig und etwas fester. Dafür umso besser, um Schlagcreme darin festzuhalten. Und das Interessante ist, Waffeln mit Schlagcreme gibt es seltsamerweise vor allem in Halle auf dem Weihnachtsmarkt, da habe ich es schon gegessen, und in Leipzig auf dem Weihnachtsmarkt, aber auf keinem der Weihnachtsmärkte in Dresden habe ich das erlebt. Also nicht mal draußen in Pirna, wo man sonst nichts vom Leben hat. Ja, ich habe das auch jetzt mal hier exklusiv recherchiert, denn Schlagcreme ist ein vielseitiger Sahneersatz, oft aus pflanzlichen Fetten und Sirup, der eine leichtere, fett- und kalorienärmere Alternative zu Schlagsahne bietet und sich einfach mit Milch oder pflanzlichem Drink aufschlagen lässt, um eine feste Creme oder lockeren Schaum zu erhalten. Das heißt, es ist nicht mit Sahne. Es ist nicht gut. Es ist nicht fett drin. Das ist ja, da hat man ja nichts von. Das ist ja am Ende ja, sogar noch vegan. Ja, aber das Originalrezept kriegst du halt nicht. Ja, weil das Originalrezept halt so ein Tütchen ist, was du anrühren musst. Ja. Aber du siehst, es ist Schlagcreme. Schlagcreme. Also etwas, was du auch noch nicht kanntest. Das ist richtig. Man kann ja nicht jedes Ersatzprodukt der Welt kennen. Es reicht schon, dass ich weiß, was Malzkaffee ist. Was ist denn Malzkaffee? Widerlich. Werde nie meinen Osteuropa-Urlaub vergessen, wo es in jedem bescheidenen Hotel nur Malzkaffee und noch nicht mal Filterkaffee gab. Es war schlimm. Tja. Aber auf alle Fälle, das gibt es witzigerweise nur in Halle und in Leipzig auf dem Weihnachtsmarkt. In Kommunikation mit den Dresdnern vor Ort war es dann tatsächlich so, dass sie auch sagten, ja, aber in Leipzig, da gibt's es. Und zwar genau an dem Stand. Also der Dresdner selber kennt quasi den Leipziger Weihnachtsmarkt so gut, dass er genau weiß, wo er die DDR-Waffeln mit Schlagcreme herkriegt, wenn er mal nach Leipzig... Also wahrscheinlich steigen die kurz in den Zug, fahren mit dem Deutschland-Ticket rüber, laufen zu dem Stand, holen sich eine Schlagcreme-Waffel und laufen dann wieder zum Zug zurück und steigen dann eine Fahrt retour. Ja. Für eine Waffel mit Schlag tut der Mensch hier nämlich tatsächlich sehr viel. Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen. Ich habe so meine Zweifel, ob sie ein Deutschland-Ticket dafür nehmen. Vielleicht, sie werden wahrscheinlich nur ein Ostdeutschland-Ticket dafür nehmen. Aber ich kann mir das vorstellen. Sehr gut sogar. Und dabei singen sie irgendwelche Pudis-Songs. Oder wenn es... Oder Karat-Songs. Ich meine, zwischen Leipzig und Dresden findest du vielleicht sogar Siebenbrücken. Könnte sein, wollte gerade sagen, dass vielleicht so Ozzy 2.0 vielleicht sogar Silly-Songs hört. Oder, wie heißt der, Achim Schobel? Frank Schöbel meinst du? Frank Schöbel, ja. Ja, ich habe übrigens die Tage mal recherchiert im Zuge einer Aufgabe. Und zwar Bands in Chemnitz, die nicht Kraftklub sind. Sind nicht so gut wie Kraftklub. Nein, jetzt kommt der Witz. Ich stieß dann auf eine Liste, die mir Google ausgespuckt hat. Und ein Musiker, der nicht Kraftklub ist, ist Jan Kummer. Jetzt ist aber Jan Kummer, du hast die KI gefragt, ne? Jetzt ist allerdings Jan Kummer, der Vater eines Mitglieds von Kraftklub. Ja. Dieses Mitglied von Kraftklub ist übrigens auch nochmal Solomusiker, stand also auch noch in der Liste. Felix Kummer. Dieser Jan Kummer hat auch noch, der hat noch Töchter. Jan Kummer hat noch Töchter, die haben auch eine Band. Mhm. Jan Kummer selber ist auch noch Musiker, unter anderem bekannt wegen AG Geige. Und hinzu kommt, dass in dieser Liste von der KI auch noch eine Band stand, die Neon Blocks hieß. Und kennst du Neon Blocks? Das ist, glaube ich, Kraftklub vor's Kraftklub war, oder? Genau. Also mit anderen Worten, gab mir die KI erstmal diese Liste und dann hatte mir die KI, glaube ich, noch einen Musiker gegeben, der nichts mit Kraftklub irgendwie auch nur am Rande zu tun hat, aber aus der gleichen Stadt ist. Ja. Trittmann. Man nennt es das sogenannte Kraftklub-Kollektiv. Ja, irgendwie dachte ich so, ja, so klein ist doch Chemnitz gar nicht. Musikkombinat Karl Marx statt Kraftklub. Ja. Ja, mit Kraftklub zu großer Freude. Ja, ist doch schön. Ja. Aber Dresdner Weihnachtsmarkt sonst so empfehlenswert. Dresdner Weihnachtsmarkt auf jeden Fall empfehlenswert. Witzigerweise findest du dort Schwaben. Du findest überall Schwaben. Das ist das Problem mit denen. Wir standen an einem Stand. Und dann, irgendwie ging es ums Sparen und ums Kostenlos, etwas bekomme. Ich sag so, naja, der Schwabe. Und dann guckt mich, da guckt mich dieser Mensch an und sagt, naja, ich bin ja auch Schwabe. Ich so, ja. Woher? Ich frage ihn, woher? Er so, ach, das ist dein Ernst? Ich so, ja klar, woher bist du? Er so, aus der Gegend um Stuttgart. Also Karlsruhe. Darum sagte ich, naja, ich bin direkt aus Stuttgart, deswegen ist die Frage mit woher bei mir immer schon ein bisschen ernster gemeint. Das sagt er, ist aus Mühlacker. Ich so, also Pforzheim quasi. Das ist, als wenn du irgendwie was hast du denn hier so? Ja, als wenn du aus Oschatz bist und sagst, ja, du bist aus Chemnitz. Oschatz ist ein kleines Kacknest zwischen Leipzig und Dresden. Ja, muss man sich halt ja auch einfach entscheiden, wenn man in Oschatz wohnt, ob man aus Leipzig oder aus Dresden kommt. Aber man kann den Leuten ja nicht sagen, dass man aus Oschatz ist. Nee, man sagt einfach nur so aus Chemnitz. Glaubt eh keiner. Also, ja, also es ist tatsächlich sehr amüsant. Dann ansonsten Dresden tatsächlich natürlich, ich weiß nicht, wenn du so nach... Warst du schon mal in Rom? Nein. Wenn du nach Rom kommst, dann hast du an einer gewissen Stelle einen Berg. Das sogenannte Kapitol. Mhm. Auf diesem Berg sind Museen und davor ist so der, Altar der Republik oder sowas. Also so ein Riesentempel, der irgendwie für die Republik steht. Vom Kapitol heroben schaust du hinab auf das Forum Romanum. Mhm. Am Ende des Forum Romanum steht links eine alte, kaputte Sportschüssel. Mhm. Das Kolosseum. Mhm. Wenn du neben dem Forum Romanum rechts den Buckel hochgehst, gehst du auf den Palatin, also den Palastberg in Rom. Mhm. Und war auf der einen Seite des Palastbergs das Forum Romanum, ist auf der anderen Seite der Circus Maximus. Mhm. Mit anderen Worten, kommst du in diese Ecke, bist du einfach mal in dem klassischen, hier ist eigentlich alles, was irgendwie historisch ist. Mhm. Und so ähnlich ist es, wenn du am Theaterplatz in Dresden aussteigst. Weil du hast da Zwinger, Residenzschloss, Semperoper, also die größte Brauerei. Die Radeberger Oper. Die Radeberger Oper. Was übrigens ganz witzig ist, es ist eigentlich aus Radebeul, dieses Bier. Aber naja. Was übrigens kurz vor Dresden liegt. Kein Biertrinker interessiert sich für Geografie. Kann man auch aussteigen. Naja, auf alle Fälle, und da hast du halt dann all dieses Geschieße mit Residenzschloss, Zwinger, was weiß ich was, grünes Gewölbe im Residenzschloss und sowas. Also so, solche Sachen sind da halt. Und du steigst da außen, dann bist du halt mitten in quasi dem historischen Kern. Und du steigst da außen und denkst dir so, okay, ja, sehr kompakt, alles schön, genau, sauber beisammen. Einen ganz kleinen Katzenwurf entfernt ist dann natürlich der Neumarkt mit der Frauenkirche. Mhm. Und dann gibt es da so einen kleinen radikalen Verein, der wirklich dafür sorgt, dass der Neumarkt beim Neubau oder bei Neubebauung genau so bebaut wird, wie er früher mal war. Oh Gott, wie furchtbar. Ich musste so schmunzeln, weil auf der einen Seite sage ich natürlich, ja klar, es ist schon irgendwie eine Schweinerei, wenn du so siehst, in Stuttgart gab es doch diesen, da wo der Phoenixbau ist, ich weiß nicht, sagt dir das was? Nein. Königstraße, unterer Bereich. Also ja? Richtung Bahnhof. Wenn du vom Bahnhof kommst. Ja. Dann gab es ja da früher einen Kaufhof und links einen Karstadt. Die gibt es ja beide irgendwie so in der Form nicht mehr. Ich glaube, den Kaufhof gibt es Galeria oder sowas. Ja, ja. Das ist jetzt Galeria, oder? Ja, aber es ist immer noch Kaufhof. Also es ist ja immer noch das gleiche Unternehmen. Ja, aber er heißt, glaube ich, Galeria. Auf alle Fälle, von da aus gehst du dann weiter, da kommt dann links irgendwann die Jeanshalle, da kommt dann nochmal eine Bank und yeah. Dann kommt dieser große Brunnen mit dem Bäcker und diesem yeah. kleinen Schaukelpferdchen und dem großen Schaukelpferdchen. Ja. Yeah. Und an dieser Stelle stand früher danach ein riesengroßes Drum. Und dieses große Drum war auch verbunden mit einer Brücke mit dem anderen Gebäude, wo die Bank drin ist. Ja. Und dieses Gebäude hatte außen ein paar schöne Gargülen. Okay. Und man stellte fest, dass dieses Gebäude unter Denkmalschutz steht und man es nicht abreißen kann. Okay. Wegen der Fassade. Ja. Irgendwer kam dann auf die Idee, och, warte mal, kann man diese Gargülen, die sind nämlich der Faktor, weswegen das Ding, kann man die nicht einfach rauslösen? Dann stellt man die ins Stadtmuseum und dann ist dieses Gebäude ja gar nicht mehr unter Denkmalschutz. Brillant. Und zack, die Wutz, steht da ein neues Gebäude. Ja. Ja, so kann man es halt auch machen, ist halt dann nicht schön. Ja, aber alte Gebäude, die sind jetzt auch nicht immer schön. Nee, aber es geht ja schon darum, dass du kannst ja auch neue Gebäude mit einer Optik bauen, die etwas angepasster ist und trotzdem. Ja gut, aber die vorgegebene Optik für die Königstraße ist ja schon hässlich. Ja, und glasig ganz viel. Ja, also machen wir uns da nichts vor. Ich glaube, dieses Ding, wo die Bank drin ist, das soll auch irgendwie abgerissen und neu gebaut werden. Abreißen und neu bauen ist in vielen Fällen in Stuttgart eine gute Entscheidung. Aber wir wollten ja über, Dresden nur dann, sprechen. Nur dann, wir wollten gerade sagen, es ist nur dann eine gute Entscheidung, wenn man es danach auch mal hübsch machen würde. Macht man aber meistens nicht. Wir müssen ja nicht nur über Dresden reden. Du darfst doch gerne mal über deine Weihnachtsmarktbesuche berichten. Gibt es denn irgendwas, was im Ländle oder im Badischen symbadisch ist, was man unbedingt mal wissen muss, was es nur dort gibt, außer Kuckucksuhren? Ins Badische traue ich mich ja nicht. Steht immer die Gefahr, dass die Leute noch komischer sprechen als im Schwäbischen, dass die auch noch anfangen, so einen Singsang zu entwickeln. Mhm. Immer gefährlich. Ansonsten, gut, ich war in Esslingen auf dem Weihnachtsmarkt, der ist halt schon speziell. Ich weiß es, aber du darfst es gerne mal erzählen, was es der, heißt. Der Esslinger, es gibt einen normalen Weihnachtsmarkt in Esslingen und es gibt einen mittelalterlichen Weihnachtsmarkt in der historischen Altstadt von Esslingen. Was ist denn das baustiltechnisch? Ich glaube, relativ viel Renaissance. Gibt es halt einen sehr weitläufigen, großen Mittelaltermarkt auf verschiedenen Plätzen. Es gibt ein eigenes Es gibt einen eigenen Weihnachtsmarktbereich nur für Kinder. Da gibt es am Anfang einen Glühweinstand für die Eltern und dann gibt es da so ein handgetriebenes Mini-Riesenrad und da kann man Beil werfen und Bogen schießen. Es gibt abends eine Feuershow, also richtig, richtig was geboten. Also du hast das, was auf dem Dorf ein kompletter Weihnachtsmarkt ist, hast du da einmal nur für Kinder und dann hast du halt noch die Erwachsenenunterhaltung und der ist ganz hübsch. Die geben sich sehr viel Mühe mit der Auswahl an den Beschickern, die das machen. Da ist dann auch eine Schauschmiede mit dabei und all sowas. Also all das, was man so vom normalen Mittelaltermarkt auch gewohnt ist. Und das ist da einfach 4 Wochen lang. Der Glühwein ist ein bisschen ist fancy. Halt, gibt halt nicht nur normalen Glühwein, sondern auch irgendwie so Fruchtweine, die heiß sind und heißen Met. Mhm. Und Gaukler und so ein bisschen auf mittelalterlich gemachte Zauberei, Unterhaltung und Musik abends. Und das ist, dadurch, dass das halt in der historischen Kulisse ist, ist das sehr schön. Und wenn man da tagsüber hingeht, dann kann man sich da auch bewegen. Ja, wobei man kann sich da auch abends bewegen, wenn man jetzt nicht gerade samstags oder freitags sich da durchdringt. Sonntags ist auch schon auch noch relativ kuschelig. Ja. Meiner Erfahrung nach ist, sobald Feierabend ist, schon schwierig, weil sich dann Gesamt-Esslingen am Glühweinstand trifft mittlerweile. Ja, aber das machen die ja meistens auf dem normalen, nicht auf dem abnormalen. Die ziehen sich dann bis in den abnormalen rein, weil die Glühweinstände auf dem normalen nicht reichen. Also es war jetzt auch, wir waren am Donnerstag da tagsüber, ich habe mir extra einen Tag freigenommen. Es ist dann so gegen 17.30 Uhr habe ich dann so langsam Beklemmungen bekommen. Mhm. Wenn wir vom Mittelaltermarkt reden, gab es da auch das Problem mit den Pferden? Da gab es keine Pferde. Ja, wieso? Also außer vielleicht in der Wurst. Keine Pferde. Weil in Dresden erzählte ein Mann auf einem Markt, dass ihm sein Pferd davongelaufen ist. Also zum Thema Pferde im Mittelalter so viel, dass in der Regel es keine Pferde gab. Pflüger hat da Ochsen gezogen und als Reittier dann auch eher ein Esel. Also Pferde eher was für die Oberschicht. Nee, dann war es ein reicher Dresdner. Er erzählte auf jeden Fall, dass ihm sein Pferd davon gelaufen ist. War wahrscheinlich ein Bulle. Naja, es ist halt auf... keine Ahnung, ich wollte... Also er sang da und er hatte da vor sich einen Säckel, wo man wahrscheinlich für das Pferd auch spenden kann, dass er sich ein neues Pferd leisten kann. Man weiß es nicht. Hat er mal auf den Flug geschaut? Ich weiß es nicht. Er sang halt, dass es entsprungen ist ihm. Und mehr kann ich da auch nicht. Ach so. Also es war ein Ross. Es war auf jeden Fall ein Ross. Ja, das kann sein. Wie gesagt, ja, also bei Pferden einfach erstmal im Flur nachschauen. Manchmal findet man da ein rotes Pferd. Gut, aber da muss man sich dann rumdrehen wahrscheinlich. Oder das Pferd dreht sich rum. Je nachdem. Eins von beiden, man weiß es immer nicht. Genau. Ja. Ja. Ansonsten kann ich Tipp geben für Menschen im Süddeutschen, schaut euch mal den Weihnachtsmarkt in Nagold an, ist nur ein Wochenende. Nagold hat auch eine historische Altstadt, ist nicht auf mittelalterlich gemacht, aber das sind die ganzen Vereine aus Nagold und Umgebung. Da hat man so irgendwie irgendwas so zwischen 50 und 70 Ständen, würde ich sagen. Und da sind dann sämtliche Fördervereine von sämtlichen Grundschulen da, um Waffeln, Glühwein und Schnaps zu verkaufen oder selbstgebasteltes von den Kindern. Das ist auch mal was anderes. Wie kommst du, das ist ein gutes Stichwort, wie kommst du eigentlich damit klar, dass manchmal Weihnachtsmärkte nur so einmal kurz sind und auch insgesamt im süddeutschen Raum so spät starten? Weil bei euch im Ruhrpott ist es ja so, dass Essen zum Beispiel einen Weihnachtsmarkt hat, der, glaube ich, am 2. oder 3. November losgeht. Und selbst der internationale Weihnachtsmarkt macht, glaube ich, am 14., 15. irgendwie so in dem Dreh immer auf. Also für dich als Mensch aus dem Ruhrpott ist das doch sicherlich extrem schwierig da unten im Süden. Ich war noch nie auf dem Weihnachtsmarkt in Essen tatsächlich. Ich sag mal so, ich genieße es, von Weihnachtsmarkt zu hoppen. Ich habe halt jedes Wochenende eine andere Auswahl, wo ich mich abschieße. Es ist so ein bisschen wie Sommerfest in Stuttgart, ne? Du hast einmal das Hoppenlauffest, dann hast du das das Fest am Heusteig, dann hast du das Henkersfest, dann hast du das Bodenviertelfest und alle Leute wundern sich, dass jedes Mal jedes Fest völlig überlaufen ist und sich die Leute einfach nur die Hucke voll saufen und jedes Wochenende in irgendeinem anderen Stadtteil gastieren. Okay, ja, dahingehend d'accord. Aber nein, es ist nicht so wie die Stadtfeste in Stuttgart. Das Publikum ist angenehmer und man hat nicht so viele Depressionen danach. Okay. Naja. Ich drück's mal anders aus. Ich meine, du kannst jetzt auch, also wie hoch ist die Bloggerdichte? Weil die Bloggerdichte auf Stadtfesten im Stuttgarter Kessel ist ja relativ hoch, weil der ja immer wieder irgendwie Menschen vorbeischauen und sagen, hier, ich möchte über was berichten. Oder eben Dinge sogar herstellen und dann auf dem Stadtfest verkaufen. Wie hoch schätzen du die Bloggerdichte auf Weihnachtsmärkten noch? Ich glaube, die Bloggerdichte hat insgesamt abgenommen, weil kein Mensch bloggt ja mehr. Das sind jetzt alles Podcaster. Nee. Funktioniert ja nicht. Du kannst ja im Podcast, du müsstest dann schon Videopodcast machen. Ja, das machen die. Damit du das Ganze zeigen kannst. Ja, aber dafür müssten sie ja richtig, richtig Reichweite schon gehabt haben. Das ist ja das andere Dilemma mit Podcasts, dass du ja eigentlich es gibt Podcaster, die machen wirklich Podcast, weil sie Podcast machen und aus dem Podcast kommen und Podcast eben als Medium entdeckt haben. Und es gibt Menschen, die sagen, ja, gut, dann drehe ich Influencer-Videos, dann habe ich, keine Ahnung, ein lustiges Magazin, das ich irgendwie betreue, dann dreht mancherlei Influencerin auch noch Pornos und dann sagt man, ja gut, und wo ich mich eh schon mit Freunden unterhalte, kann ich daraus auch noch einen Podcast machen. Und wo ich die Reichweite eh schon habe. Ja, aber kein Mensch schreibt mehr Blogs. Also, will dich nicht enttäuschen, aber das macht niemand mehr. Echt? Das heißt, wir haben die Blogs überlebt? Ja. Also, selbst Sascha Lobo schreibt, glaube ich, keinen Blog mehr. Stimmt übrigens nicht ganz, mir ist die Tage ein Blog über den Weg gelaufen und ich dachte mir nur so, ich weiß, warum ich keine mehr lese. Ja. Mag sein. Welche Weihnachtsmärkte stehen für dich noch an? Leipzig dieses Jahr noch oder hebst du ihn für nächstes Jahr auf? Leipzig steht auf jeden Fall noch auf dem Plan. Ja. Und dann kommt natürlich noch meine zweite kleine Heimatstadt hier im Osten wahrscheinlich. Es geht also noch auf den hallensischen Weihnachtsmarkt. Auf den hallischen, ja. Es geht nochmal nach Halle. Ist der hallische Markt nicht in Berlin? Hallensisch. Hallisch ist wurscht. Das ist, glaube ich, du meinst den hackischen Markt, der ist in Berlin. Ja, also, aber hallischer Markt am Weihnachten ist ja hallischer Weihnachtsmarkt. Auf alle Fälle, Halle lohnt sich halt auch, wenn du dann mal den Boulevard runter bist, bist ja durchs Gröbste durch und dann kommst du auf einen schönen, kleinen, beschaulichen Weihnachtsmarkt und ja, da kann ich übrigens empfehlen, der Backfisch ist sehr lecker. Okay. Und dann natürlich die Schlagcreme-Waffel. Ist notiert. Ja, einfach mal rüberkommen, einfach mal hier Weihnachtsmarkt-Hopping machen. Wie gesagt, Dresden habe ich jetzt schon hinter mir, beziehungsweise Dresden habe ich mehrere hinter mir, weil wie gesagt, in Dresden macht an jeder Milchkanne, wo 10 Stände Platz haben, einen Weihnachtsmarkt auf. Ist ja vollkommen legitim. Und ich war auch in Pirna. In Pirna, die Perle des Ostens. Die Perle des Ostens, der Pirna. Ja, wie gesagt, Pirna ist, glaube ich, auch einer der wenigen Orte, über die ich nicht viel Schlimmes irgendwie bisher gehört habe. Über Heidenau schon. Ja, also ich drück's mal anders aus. Wenn du in Dresden in den Zug steigst und nach Osten oder nach Westen rausfährst, dann gibt es Orte, wo du raus möchtest und Orte, von denen du weißt, dass sie existieren und dann nicht aussteigen möchtest. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, so ein bisschen wie Rügen, was ich jetzt gelesen habe, um nochmal kurz einen ganz kleinen Schwenk am Ende zu machen. Ich habe gelesen, Rügen geht es hotelmäßig nicht so ganz optimal. Warum? Zu viele Nazis? Kannst du als großer Hotel- und Reisefan, der auch den Osten natürlich bereisen möchte, dir vielleicht vorstellen, warum 57% AfD-Wählerschaft dafür sorgen, dass Menschen da nicht hinwollen. Ja, kann ich. Kann ich nachvollziehen. Ja, also, kann ich vollkommen nachvollziehen, unterstütze ich. Und dann wundern sich die Leute, dass die Leute aus der Fremde nicht kommen. Deutsche urlaubt nicht auf Rügen. Ja, das Schöne ist, es gibt ja die Annahme, dass man dann davon ausgehen kann, naja gut, wenn die Hotels so viel Platz haben, dann kann man ja, da können ja die Nazis hingehen. Blöd nur, die gehen da gar nicht hin. Das ist aber weil doof. die gehen lieber nach Malle für all inclusive. Oder in die Türkei für all inclusive. Kann man nicht auf Rügen auch all inclusive machen? Selbst wenn du da im All-Inclusive machst, es wird ein bisschen teuer, weil es ist halt Deutschland und es ist halt, die müssen ja trotz allem jetzt die Verluste reinholen. Kann man da nicht was mit illegalen rumänischen Arbeitsmigranten vielleicht machen? Und dann sind ja wieder Ausländer da, da will ja der Nazi wieder nicht hin. Das ist schwierig mit den Nazis, ne? Plus du hast das Problem, dass Rügen halt einfach mal nicht der abgehängte Osten ist, weil, ist er halt nicht, weil... Wenn du auf Rügen so nach Immobilienpreisen schaust, dann kannst du halt einfach mal so Downtown Stuttgart. Da geht schon einiges. Also Rügen ist nicht so ganz günstig. Und ich glaube, diese ganz nicht so ganz günstigen Preise schlagen sich natürlich auch auf die Hotellogiken zurück. Da sieht man mal, dass der Markt halt nicht regelt, ne? Na doch, der Markt regelt ja schon, aber der regelt da wahrscheinlich genauso wie der Stuttgarter Dönerpreismarkt. Während in Essen, wo wir wieder zurück sind, in Essen, da wo der Weihnachtsmarkt quasi losgeht, jedes Jahr, oder die Weihnachtsmarktsaison losgeht, da gab's zu meiner Zeit, als ich mal dort zu Gast war, eine Dönerbude, die einen 1-Euro-Döner verkauft hat. Ja. Und die Nachbarbude hatte auch einen Döner für 99 Cent. Ja. Das nannte man Preiskampf. Ja. In Stuttgart zur gleichen Zeit kostete der Döner, glaube ich, 4 Euro. Ja. Und der eine Döner guckte beim anderen und sagte, oh, Hassan, guck mal, Ali macht Döner 4,50. Und die Leute gehen trotzdem hin. Mama auch. Hier, Döner 4,50. Ja, also während in Stuttgart geschmeidig die Preise mal hier, mal da um 50 Cent gestiegen sind, hat man halt an anderen Orten noch Preiskampf gemacht. Und jetzt ist es halt auf Rügen so, dass man sagt, ja, nee, ach so, die Pensionen drumherum, die nehmen auch so viel Geld. Ja, das können wir ja auch. Naja, auf alle Fälle, es geht bergab da oben. Und man wundert sich so ein bisschen. Das ist schön. Ich find's gut, wenn es mit Nazis bergab geht. Naja, also man darf sich nicht wundern, dass man halt dann weniger Fremde hat, wenn man was gegen Fremde hat. Das sind sehr schöne Schlussworte gewesen. Genau, damit verlassen wir die letzte reguläre Folge dieses Jahr. Wir hören uns am Heiligabend mal kurz. Wir quatschen euch mal wieder ein bisschen was unter den Baum. Und ja, dann gibt es vielleicht noch mal so einen ganz kurzen... Wie war jetzt eigentlich dieses 2025? Müssen wir da irgendwas dazu sagen, bevor wir dann tatsächlich in die Jahresrückblickfolgen gehen? Die nächste reguläre Folge wird dann tatsächlich in richtiger Form tatsächlich wahrscheinlich erst Ende Januar zu hören sein. Ja. Ansonsten, also ihr werdet jetzt noch 14 Folgen um die Ohren bekommen, aber die 14 Folgen sind halt wieder Spezialfolgen, die wir, wie gesagt, die Rückblicksfolgen, die jetzt dann auch kommen werden, die nehmen wir natürlich logischerweise immer erst im nächsten Jahr auf, weil wir blicken immer erst zurück, wenn alles schon durch ist und der ganze Bums gelaufen ist, weil wir erinnern uns, kurz nach Weihnachten gab es vor einer Weile mal so ein Tsunami und alle Jahresrückblicke hatten das Ding verpennt. Genau. Dabei war das die perfekte Welle. Wir sind also quasi der erste Jahresrückblick mit Tsunami. Genau. In diesem Sinne, gehabt euch wohl. Geht nochmal schnell Geschenke kaufen. Falls ihr uns was schenken wollt, patreon.com/dieelitepodcast. Einfach mal 1 Euro oder 2 in den Hut werfen. Ist gut fürs Seelenheil, kurz vor Weihnachten. Ja. Bis dann. Tschüss. Adele.